Hallo, liebe Königinnen. Entschuldigt das lange Schweigen. Irgendwie hat mich der Alltag überrollt. Weit, weit weg von Königin des Alltags habe ich mich von Tag zu Tag gegangelt und gekämpft und versucht, mein Pensum abzuarbeiten. Zum Glück ist es jetzt langsam wieder besser. Das älteste Kind hat den Kinski angefangen und so sind wir definitiv auch in diesem Schulsystem eingebunden. Ich habe das Gefühl, mein Alltag besteht nur noch aus Abholen und Bringen. Eins hin und her. Und natürlich muss ich den ganzen Rest der Bande auch mitschleppen. Also eigentlich mache ich nicht mehr viel anders, außer die Schuhe anlegen, Schuhe abziehen, sagen, komm vorwärts machen. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Worte, die ich im Moment am meisten brauche, sind «Komm schnell» und «Ui, wir kommen zu spät» und «Mach vorwärts» und «Komm, hilf mir schnell» und «Wo hast du das?» und «Wo hast du Sepp?» Irgendwie ist das nicht wirklich zufriedenstellend. Und ich muss sagen, ich habe mich selten so gefreut, dass Herbstferien sind, weil einfach die Tagesstruktur ein bisschen anlässt wieder und wir wieder ein bisschen mehr ausschlafen können und es einfach ein bisschen gemütlicher nehmen. So sehr ich es mir auch wünsche und so sehr ich mich bemühe, irgendwie klappt es halt nicht immer, Königin des Alltags zu sein und Herrin der Lage. Aber ich arbeite daran und gebe nicht auf. Wie sagt man so schön? Kopf hoch, Krönchen richten, weiter geht's.